Ich bin Elvis Rex Bejay und ihr hört mich jetzt im Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Gruppe, 2 North in the complete defense. Hallo liebe Hörer des Wölferradios, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, habt ihr eben im Vorspann schon gehört, Elvis Rex Bejay ist heute zu Gast und mit ihm habe ich natürlich geredet über das Spiel gegen Hannover, aber auch natürlich über seine Karriere momentan beim VfL Wolfsburg, wie zufrieden ist er und ob er Bruno Labbadia hinterher trauern wird, ob die Mannschaft schon weiß, wer neuer Trainer wird. Außerdem wird das Spiel gegen Leipzig Thema sein, darüber spreche ich mit Holger Schrapel, er ist TV-Journalist und RB-Dauerkarteninhaber. Auf dem Weg nach Europa. Zumindest hat sich der VfL Wolfsburg mit dem Sieg über Hannover, dem erwarteten Sieg, muss man ganz ehrlich sagen, also kann man auch andersrum sagen, wenn man solche Gegner nicht schlägt, was will man dann überhaupt in den europäischen Plätzen? Ja, aber letztendlich hat der VfL diese Aufgabe gemeistert und das allerdings nicht immer souverän, möchte ich mal sagen. Also wer im Stadion war, wer es gesehen hat, der konnte dann auch durchaus erkennen, die erste Halbzeit und auch der Rückstand, das war alles nicht so ohne. Also da hat man sich sehr, sehr schwer getan. Da habe ich auch Elvis Rex Bejay mal drauf angesprochen, warum das so ist. Da kommen wir nachher natürlich dann noch drauf im Interview. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie kann das sein, dass man da so eher auch so ein bisschen ja, pomadig agiert hat, ein bisschen langsam Hannover genau dahin gestellt hat, wo sie es gerne hätten, nämlich tief und dann, dass sie kontern konnten, immer lange Naht nach vorne. Und das hat auch einige Male ganz gut funktioniert und unter anderem dann, wo auch dann tatsächlich das Tor gefallen ist, von Weidand super rausgespielt. Also ich fand überhaupt alle Tore da bei dem 3-1 waren schöne Tore. Also das konnte man sich echt gut angucken. Interessantes Spiel auf alle Fälle und der VfL ja dann einfach die individuelle Klasse, unter anderem durch Steffen und auch dann durch Daniel Ginzek vor allen Dingen auch, als er reingekommen ist und das Tor da mustergültig vorbereitet hat. Also ganz tolle Geschichte. Das hat sich gut angefühlt. Das sah gut aus und ja, da hoffen wir natürlich auch, dass es so die nächsten Wochen letztendlich auch weitergeht. Aber wie gesagt, sechster Platz, schönes Zwischenergebnis, kann man erstmal nicht motzen, finde ich. Das hätten, glaube ich, wenige gedacht. Auf der anderen Seite, ja, war auch dann nur der Tabellenletzte, der da war. Unterm Strich muss man aber auch sagen, solche Spiele hätten wir vielleicht früher noch vergeigt. Jetzt entscheiden wir sie, obwohl wir nicht besser waren. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Erkenntnis. Und zu der sind auch die Spieler gekommen, als sie nach dem Spiel noch befragt worden sind in der Mixzone. Ja, ich glaube, das ist eines der vielleicht schlechteren Spiele jetzt war in dieser Saison, spielerisch. Und was die Fehler auch angeht, die einfachen Fehler. Ich glaube, am Ende haben wir dann schon eine individuelle Qualität. Wenn man dann sieht, wie wir die Tore rausspielen, dass Yunus dann den Kopf nochmal hebt, anstatt ihn abzuschließen oder blind reinzuflanken. Ich glaube, dass wir da schon gut auch nachlegen können, gerade von der Bank. Und ich gewinne auch gerne mal, wenn wir schlecht spielen. Ja, gut analysiert von Daniel Ginzek, fand ich. Also auch jetzt da nicht das beschönigt. Das 3-1 besser gemacht, als es letztendlich war. Auch zugegeben, dass da wenig Mittel vorhanden war. Genauso habe ich es oben auf der Tribüne auch gesehen. Nichtsdestotrotz kann man dann aber auch froh sein und zufrieden sein, dass dann die Sachen zustande gekommen sind. Ich meine, das waren drei super Tore vom VfL, muss man ganz klar mal so sagen. Also das erste Ding, Flanke aus dem Halbfeld und Renato Steffen macht dann diese Kopfdrehung da im Uwe Seeler Gedächtnisstil, also für die jüngeren Zuhörer unter uns, Uwe Seeler, das war mal ein ganz guter Kopfballspieler in Deutschland. Der hat schon mal auch gerne Tore mit dem Hinterkopf gemacht. Und ja, dann das 2-0, auch super. Pass in die Tiefe, vertikal. Der Spieler, in dem Fall wieder Steffen, startet durch und wird dann bedient, mustergültig von Daniel Ginzek, der schön durchsteckt durch die zugegebenermaßen etwas löchrige Abwehr da in Hannover und dann eiskalt abschließt. Also wieder eine Großchance, da ist der VfL ja sowieso spitze in der Liga, die drin ist, wenn sie denn auftaucht. Und da ja, kann man wirklich auch drauf aufbauen. Ja, das dritte auch schön, Yunus Malli umkurvt dann nochmal den Gegner. Und ja, wie Daniel Ginzek sagt, er haut nicht drauf, aber guckt nochmal, nimmt den Kopf hoch und spielt dann so hin, dass Roussillon den mehr oder weniger nur ins Tor schieben muss. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und hat dann ja auch für Ruhe gesorgt, für auf den Rängen, und letztendlich hätte man da vielleicht nochmal, wenn noch was passiert hätte können, vielleicht durch Hannover, die ja nochmal durch Haraguchi vor allen Dingen da massive Chancen noch hatten, und da können wir froh sein, dass wir da noch einen Keeper drin haben, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Das hätte natürlich dann nochmal kippen können und dann auch von der Stimmung her, da hätte sich vielleicht dann auch nach Hause erst nur gezittert. Das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen, weil man, wie gesagt, insbesondere auch in der zweiten Halbzeit oder nach dem Führungstor der Hannoveraner viel besser gespielt hat. Insofern, ja, Arbeitssieg habe ich es mal verbucht mit spielerischen Highlights durchaus und drei schönen Toren. Und ja, natürlich müssen wir den Doppeltorschützen dann nochmal hören, der darauf angesprochen worden ist, Renato Steffen, wie das denn zustande kam, dass er denn mit dem Kopf getroffen hat. Und ja, hört mal erstmal rein und dann sage ich da nochmal was zu. Ich glaube, genau so ein Spielzug trainieren wir eigentlich jede Woche für Woche, dass, wenn wir auf dem Sechs angespielt wird, dass die Flügel in den Strafraum rein müssen als zweite Stürmer. Das hat eigentlich genauso funktioniert und klar, ich bin nicht der Größte, ich muss das gute Timing haben, das hatte ich jetzt gehabt und ja, ich bin da einfach reingegangen und bin glücklich, dass er reingegangen ist. Ja, ich finde den unwahrscheinlich immer wieder sympathisch, den Renato Steffen, also dass wir das auch erklärt und so weiter. Aber wirkte fast ein bisschen beleidigt hier, so, ja, wieso? Das trainieren wir doch und ich kann auch total gut springen und habe so ein gutes Timing. Also warum die Frage, dass man mir keinen Kopfball zutraut, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Aber der Renato hat das echt super gemacht und gerade dann auch das 2:0, wie er da reingestochen ist in die Lücke. Also alles tippitoppi. Ich mag den sehr gerne, wie gesagt, einer meiner Lieblingsspieler in dieser Saison, auch der tatsächlich immer Vollgas gibt, habe ich so den Eindruck, und ja, passt auch ganz gut rein, hat auch so ein bisschen erzählt, wie es dann in der Mannschaft so stimmt, und klar, wenn man Sechster ist, ist es natürlich ganz anders, als wenn du 17. bist oder 16. war ja auch schon alles, beziehungsweise 16 dann nur zum Glück. Und ja, da hat er dann auch so erzählt, wie die sich treffen und wie die in der Freizeit so ein bisschen auch miteinander ja, agieren. Meistens Playstation spielen, hat ja auch mit Daniel Ginzek entsprechend gejubelt und dann die spielen da irgendwie was zusammen und dann ja, gibt es dann irgendwie so ein Fußballer typisch in dem Alter, möchte ich jetzt mal sagen, dann auch so einen gemeinsamen Jubel. Insofern alles gut, das lässt sich ganz gut an, wie da die Truppe drauf ist, gefällt mir sehr, sehr gut und ja, natürlich ein gutes Gefühl dann auch für die kommenden Aufgaben. Leider nicht mehr mit dabei, dann wird ja Kuhn Castells sein, der verletzt ausfällt, Oberschenkelverletzung offensichtlich. Natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich hatte das vor ein paar Wochen schon thematisiert. Kuhn ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum der VfL Wolfsburg überhaupt in der Lage ist, so einen Fußball zu spielen. Weil Kuhn Castells als 12. Feldspieler, hätte ich jetzt mal gesagt. Nein, als 11. Feldspieler da aufpasst und sozusagen immer eingebunden werden kann, auch unter Druck und da auch nie die Übersicht verliert, sogar den Ball so gut verteilt, dass dann insbesondere auf den Außen- und Halbpositionen dann wieder jemand frei ist, wenn die gegnerischen Stürmer anlaufen. Und das machen die sehr, sehr gut, die Wolfsburger. Unser VfL macht das sehr, sehr gut und Kuhn Castells war da ein Schlüssel zu. Jetzt fällt er weg, wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Aber wir haben ja mit Paavo Pervan da jemanden hinten drin, der zumindest, was so ja, die Torwartleistung auf der Linie und so weiter angeht, ja, eine Top-Leistung am Samstag gebracht hat. Also er hat uns da im Spiel gehalten, wo die Stürmer da allein auf ihn zulaufen. Wenn er da die Dinger nicht hält, dann wird es vielleicht nochmal ganz duster für den VfL. Insofern natürlich eine gute Leistung. Und was mir halt auch gefallen hat, ist ja jetzt nicht so ein Spieler, der sehr häufig im Blickpunkt steht als Ersatzkeeper, aber der hat dann in dem Moment, war er da für die Mannschaft und hat tatsächlich auch so die Chance, möchte ich mal sagen, genutzt, dass man ihn auch ja als sicheren Vertreter von Kuhn Castells, glaube ich, wahrnimmt und darüber hinaus noch einen ja, sehr sympathischen Eindruck gemacht hinterher in der Mixzone. Er war natürlich ganz stolz und froh, dass er mal wieder spielen durfte und dass er tatsächlich auch so ja, einer der Matchwinner war, möchte ich mal sagen. Und da hören wir auch noch mal kurz rein. Das freut mich natürlich. Nichtsdestotrotz wünschst du deinen Mitspielern, mit denen du jeden Tag am Platz stehst, keine Verletzung. Das ist einfach so. Und natürlich will man dann aber in dem Moment auch da sein und der Mannschaft zeigen, dass sie sich auf einen verlassen kann. Ich glaube, das stärkt dann natürlich auch immer das Standing innerhalb der Mannschaft. Das ist ganz klar. Und es freut mich einfach, dass wir gemeinsam mit mir auch Siege feiern können. Also kam auch sehr gut rüber, der Paavo. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, sympathische Erscheinung dahingehend auch, der will in Wolfsburg sein. Der findet das genau richtig für den nächsten Schritt und sich da anzubieten und dann da zu sein und sich auch reinzuhängen, sich immer aufzuwärmen, als würde man jeden Moment dann tatsächlich reinkommen und so weiter und so fort. Also das ist keiner, der sich da irgendwie hängen lässt, habe ich den Eindruck. Und auch einer, der dann die Nummer 1, in dem Fall Kuhn, dann auch fordert. Also das war ein guter Auftritt, also sowohl spielerisch als auch dann hinterher. Wie gesagt, so viel hat man ja von ihm bisher noch nicht mitbekommen. Und ich denke mal, der fühlt sich auch ganz wohl bei uns. Also der macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er da irgendwie keinen Bock hätte oder so, sondern im Gegenteil, der freut sich sehr, glaube ich, dass er hier sein kann, auch in der Bundesliga, auch wenn es nur als zweiter Mann ist, da doch auch mal zu zeigen, was er kann. Und ja, das lässt sich gut an. Und wie gesagt, Pavo, wir bauen auf dich die nächsten Wochen, dass du da in die Lücke springst, die Kuhn hinterlassen hat und tatsächlich dann auch ja, uns die nötigen Punkte vielleicht auch mal festhältst, so wie es am Samstag auch getan hast. Ja, und wo wir gerade bei Kuhn-Castells sind, ein Blick auf die Zahlen, denn, und das gebe ich natürlich gerne zu, die Lenny-Serie ist gerissen, nämlich der VfL Wolfsburg ist weniger gelaufen als Hannover 96, knapp 2 Kilometer weniger, und hat das Spiel trotzdem gewonnen. Ja, da werden wir mal am Ende der Saison durchzählen, wie es denn tatsächlich ist. Kuhn hat ja mal gesagt, dass ihn diese Zahlen nicht so sonderlich interessieren und so weiter. In dem Fall hat es mal gestimmt, da hat dann die individuell bessere Mannschaft gewonnen, obwohl sie weniger gelaufen ist, aber bisher war der VfL ja immer so unterwegs, immer nur dann, wenn er ja mehr oder weniger mehr gelaufen ist als der Gegner, hat es dann auch mit dem Sieg gereicht. Und am Strich ein ansprechendes Heimspiel, möchte ich mal sagen, wo auch die Zahlen dann für den VfL gesprochen haben, mit 83% Passquote, das ist gut, war mir in der ersten Halbzeit noch ein bisschen zu viel Sicherheitspass, insbesondere dann auch von den Innenverteidigern. 61% Ballbesitz ist auch okay, da hat man dominant gespielt und 59% Zweikampfquote, wobei man sagen muss, Hannover sowieso eins der zweikampfschwächsten Teams in der Liga, ich glaube, das ist zweikampfschwächste Team in der Liga, insofern, dass man da als Heimmannschaft auch vom Platz gehen muss. Ja, und dann gucken wir nochmal auf die einzelnen Zahlen, und zwar von unseren Spielern. Pavo Pervan, 85% Passquote, 100% Zweikampfquote, ich weiß nicht, wie viel er geführt hat, aber tatsächlich wird das auch noch ausgewiesen bei einem Torwart. Also wie gesagt, 85% Passquote, das ist ordentlich, wobei da gerne bei einem Keeper auch mal die 90 stehen darf, aus meiner Sicht, um es dann ganz sicher zu machen. Aber wie gesagt, da fehlt ja auch noch ein bisschen die Spielpraxis, glaube ich. Und dann wollen wir auch noch mal schauen auf die Kollegen, die so um ihn rum agiert haben, und natürlich auch auf die Zahlen dann zum Beispiel von einem Renato Steffen, der auch mit 80% Passquote unterwegs war, Zweikampfquote 45%, Laufleistung 9 Kilometer, noch was, bis er dann ausgewechselt worden ist. Ja, das war von den Zahlen her durchaus ordentlich. Und dann, wenn du noch 2 Tore machst und 4 Torschüsse abgibst, dann warst du da auch einigermaßen gefährlich unterwegs. Ja, und wir haben natürlich auch noch andere Spieler auf dem Feld gehabt, wo auch mal der Blick drauf sich lohnt. Und da waren ja einige ganz überrascht, dass William auch in die Transfermarkt-Elf des Tages geschafft hat, aber die Zahlen durchaus ordentlich, 69% Zweikampfquote, 79% Passquote, das ist schon ganz ordentlich. 2 Torschüsse hat er noch vorbereitet, über 10 Kilometer gelaufen, also der hat die Seite da gut zugemacht und immer versucht, auch Impulse zu geben, insofern alles gut. Ja, und dann schauen wir schon mal im Vorgriff auf unseren Interviewgast gleich, oder meinen Interviewgast gleich, auf den Kollegen Elvis Rexbijay, der ja auch eingesprungen ist für, ja, war es jetzt Maximilian Arnold, ich glaube ja, für die 5. gelbe Karte oder den Ausfall von Yannick Gerhard. Auf jeden Fall im defensiven Mittelfeld, zum Teil auf der Doppel-6 mit Josua Gilavogi. 75% Passquote und 75% Zweikampfquote. Über 11 Kilometer gelaufen. Unsere junge Laufziege in Anführungsstrichen. Also alles auch cool, was das angeht, hat sich dann nochmal nachhaltig empfohlen für weitere Aufgaben. Ja, einen Glückwunsch möchte ich aber auch noch rausschieben an seinen Kollegen im defensiven Mittelfeld. Und das ist Josua Gilavogi. Ja, da hat seine Frau ja gut getimt und hat dann unter der Woche dann das Kind zur Welt gebracht von den beiden. Und hat so gut geklappt vom Timing her, dass Josua tatsächlich wieder spielen konnte. Also Josh, hast du gut gemacht, oder deine Frau hat es gut gemacht, da hast du am Samstag nicht gefehlt. Obwohl er zugegeben hat dann auch hinterher, dass das total schwer war für ihn, weil ihm auch viel Schlaf gefehlt hat, logischerweise, bei der ganzen Geschichte. Und ja, nichtsdestotrotz war dann so nach 60. Minute war er so ein bisschen platt. Aber der Aufwand hat sich gelohnt, wie er selber erzählt hat. Freitagmorgen und wir waren zu Hause und meine Freundin, die sagt, ja, jetzt müssen wir nach Krankenhaus, ich spüre, dass das Baby kommt. So um 4 Uhr waren wir im Krankenhaus, der hat gestanden und das Baby kommt und dann habe ich das Baby bekommen. Ja, eine kleine Löwe, eine kleine Wolfe. Ja, nicht Löwe, Löwe ist Braunschweig. Cool. Ja, auf alle Fälle eine coole Nummer. Der kleine Versprecher, den lassen wir natürlich mal so gerade durchgehen, Josch, mit dem Braunschweiger Löwen. Ja, aber weiß ja, wo du hingehörst, ne? Wolfsburg, Wolf, klar, kein Ding. Und insofern alles gut, verzeihen wir dir. Und alles Gute natürlich für Frau und Kind. Ja, dann leiten wir doch mal geschmeidig über zum Gespräch mit meinem ersten Gast. VfL intern. Und bei mir im Wölferadio ist jetzt unser Shootingstar der laufenden Saison, Elvis Rexbejay, zu Gast. Unser Mittelfeldmotor, möchte man ja schon fast sagen, schon gar nicht mehr wegzudenken aus dem Kader. Grüß dich, Elvis. Hallo. Ja, das ist mal eine Vorstellung, was? Ja. Gleich mal einen positiven Weg geebnet. Du hast jetzt beim 3-1, um gleich mal aktuell voll einzusteigen, gegen Hannover wieder mal in der Startelf gestanden. Ihr habt euch da lange schwer getan gegen den Gegner. Woran hat es gelegen aus deiner Sicht? Also wir haben uns ja oft in der Woche darauf vorbereitet, gegen einen tiefstehenden Gegner, der alles raushaut. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, wie wir letztes Jahr zum Beispiel. Und wir wussten, das wird schwer. Und dann nach dem 1-0 wussten wir, okay, wir müssen jetzt noch mit... Da hat ein bisschen der Wecker geklingelt. Ja, genau. Weil ich glaube, wenn wir dann, also wenn die das 1-0 halten, wird es noch schwieriger. Die Uhr ist dann gegen uns. Und ich glaube, wir haben dann halt die Antwort direkter gegeben nach dem 1-0 und waren dann im Spiel, sage ich mal. Ja, da muss man ein bisschen Geduld haben in so einem Spiel, die wir Hannoveraner laufen lassen, und am Ende haben wir eiskalt zugeschlagen, sage ich mal. Wie war es für dich persönlich, mal wieder auf dem Platz zu stehen? Du hast sehr viele Spiele gemacht diese Saison, dann durch die Verletzungs- oder nach den Verletzungen von Jürsa zum Beispiel bist dann wieder auf die Bank rotiert sozusagen. Ist das okay für dich oder wie muss man das sehen? Ja, als Sportler will man ja immer spielen, auch wenn ich noch jung bin, würde ich lieber auf dem Platz stehen. Es war wieder ein schönes Gefühl, von Anfang an zu spielen. Auch ein Derby wieder. Ich habe jetzt gegen Hannover 4-mal gespielt, 3-mal gewonnen. Das ist ja auch so ein Lieblingsgegner. Ja, da musst du doch immer spielen. Oder? Mein Debüt gegen Hannover damals gegeben. Jetzt musst du ihn ja aussetzen, außer wir spielen im Pokal. Ja, da, ja, ja, es war ein schönes Gefühl, wieder von Anfang an zu spielen, auf jeden Fall. Jetzt seid ihr Sechster. Mal Hand aufs Herz, wie sehr schielt ihr denn wirklich nach Europa? Sehr. Also, wir haben mit einer Mannschaft geredet und wenn wir schon mal da oben stehen, wollen wir das nicht wieder herschenken. Ich glaube, wenn wir jetzt Neunter werden, haben wir umsonst gearbeitet, sage ich mal. Das hat uns keiner zugetraut. Wir wussten aber, was in uns steckt. Und wenn wir so weiterarbeiten und wieder eine Serie raushauen, dann denke ich schon, dass wir das packen können. Jetzt habt ihr aber einen Rückschlag zu verkraften gehabt, beziehungsweise ja die ganze Mannschaft mit dem Ausfall von Kuhn. Jetzt muss Pavo ran, was das angeht. Jetzt mal ganz global gesprochen, wo unterscheiden die beiden sich denn so als Typ auf dem Platz und auch außerhalb? Kannst du das sagen? Weil da wird ja jetzt auf Pavo einiges zukommen, die nächsten Spiele. Ja, also Kuhn hat halt einfach mehr Erfahrung in der Bundesliga, denke ich, und ist auch schon nahbar. Aber wir haben halt gesehen, dass Pavo uns auch den Arsch gerettet hat gegen Hannover, ja. 2-3 Mal gegen Haraguchi, glaube ich, war das. Ja. Und wir wissen, dass Pavo es auch kann. Und das hat er auch gezeigt. Also da habe ich relativ wenig Angst, dass da was passiert. Und wie sind die so vom Typ her? Sind die ähnlich? Also sind die gleich? Beide ruhig eigentlich. Beide ruhig. Ich glaube, ja, die sprechen schon viel, aber nicht die kompletten Ausraster, glaube ich, so dabei. so keine Olli Kahn, genau, meine ich, keine Olli Kahns. Aber so vom Typ her finde ich beide ruhig. Ja, eigentlich top Jungs, beide. Wenn wir mal aufs Fußballerische kommen und das Spiel gegen Hannover auch nochmal nehmen. Und so von der Tribüne sah es so aus, als wärt ihr so im 4-2-3-1-System angetreten. Dann in der zweiten Halbzeit dann auch mit Einwechslung von Daniel Ginzek, so im 4-4-2 mit Raute, was euch ja auch liegt und was ihr auch häufig gespielt habt. Jetzt bedeutet das für dich ja im Mittelfeld, dass du auch auf zwei verschiedenen Halbpositionen spielst. Also einmal ein bisschen zurückgezogener vielleicht beim 4-2-3-1 und bei der Raute ein bisschen weiter vorne. Wie stellst du dich darauf ein? Funktioniert das automatisch oder was musst du da auch beachten letztendlich? Ja, also erstmal hat der Trainer schon im Vorfeld mit mir geredet, dass wir dann defensiv ich auf die 6 rücke und dass wir da halt die Mitte komplett schließen und offensiv halt weiter offensiv gehe und weiter nach vorne und den Josh auf 6 lasse. Und ja, ich mache mir da nicht viel Gedanken. Ich spiele dann einfach mein Spiel runter im Spiel und versuche dann einfach das Beste da zu machen, wenn der Trainer das gesagt hat. Und Das heißt, solche Umstellungen, weil man hat so gesehen, gerade nach der Einwechslung von Mali war das, wurde viel diskutiert, ja, viel gestikuliert. Ja, genau. Wie siehst du da auch deine Rolle? Was machst du da? Da sagt mir dann einer, wo ich mich hinzustellen habe? Oder wie läuft das dann? Ja, als dann Yunus noch reingekommen ist, dann waren wir zu dritt wieder im Zentrum und der Ginczek war ja auch noch dabei. Und dann wollten wir halt, ich und Josh, noch wissen, wo wir zu stehen haben. Weil es kann ja nicht sein, dass wir dann alle zu dritt da im Zentrum irgendwo rumlaufen. Ja, nee, wir wollten dann, glaube ich, im 4-2-3-1 spielen, so wie wir es vorher auch gemacht haben, defensiv. Und das wollten wir halt nur wissen im Zentrum, Josh und ich. Wenn du auf deine eigene Entwicklung guckst in dieser Saison, wie zufrieden bist du mit dem, wie es gelaufen ist? Und gibt es etwas, wo du sagst, das hat mich dann doch überrascht, da so eine Rolle zu spielen in dieser Saison? Ja, ich glaube, ich bin mit meiner Entwicklung schon zufrieden. Ich habe viele Spiele gemacht. Das hat mir fast, glaube ich, keiner zugetraut, dass ich jetzt 20 Spiele in dieser Saison gemacht habe. Natürlich auch ein bisschen Glück habe mit den Ausfällen, was leider dazu gehört. Das will halt keiner in der Mannschaft. Das ist Sport, ne? Das ist halt Sport. Dann musst du halt da sein. Und ich habe in der Zeit, wo ich nicht dabei war, gut gearbeitet, denke ich, und habe halt auf meine Chance gelauert. Und ich denke, ich habe die halt genutzt und will jetzt immer weiter drinbleiben. Letztendlich hast du dann in dem Moment, als du das erste Bundesligaspiel gemacht hast, glaube gegen Mainz war das, glaube ich, ne? Oder in dieser Saison, ja. Nee, in dieser Saison, genau. Saison Mainz, ja. Wo du dann auch schon gemerkt hast, oh, jetzt könnte was gehen, auch dass du längerfristig dann auch zum Einsatz kommst. Wenn du dann aber zurückguckst auf dein erstes Spiel überhaupt, was hast du gemacht, als du abends nach Hause gegangen bist? Also hat er die Korken geknallt oder seid ihr essen gegangen oder was ist da passiert? Weil das ist ja schon mal noch ein Schritt. Also ja, damals war es ja gegen Hannover in der 80. Minute in Hannover. Ja, damals war es halt so, muss ich erstmal alles realisieren, auch die ganze Busfahrt zurück. Da war ich so eher so für mich allein und in Trance muss alles wieder Revue passieren lassen. Und abends konnte ich gar nicht schlafen. Mhm. So war das am ersten damals. Und diesmal gegen Mainz habe ich mir gesagt, okay. Oh. Ist schon, ich habe zwar vier Spiele gehabt auf dem Buckel, aber es war okay, war nicht so wie das erste Mal, aber es ist ein anderes Gefühl. Und wie verarbeitest du das, wenn du sagst, du musst das erstmal Revue passieren lassen, hast du Kopfhörer auf oder daddelst du was oder wie verarbeitest du das? Ja, ich hatte Musik angehabt, aber die Musik habe ich gar nicht richtig gehört, sondern einfach an die Situation gedacht, wo mein Trikot hochgehalten wurde, die 37 gesehen habe und dann von der Warmachbank, also von dem Feld. Gibst du das Gänsehaut in dem Moment? Ja, das ist immer noch cool. Immer wenn ich so dran denke, dann muss ich schon wieder ein bisschen zittern, weil in diesem Moment musste ich zittern. Und nach dem Spiel, als meine Familie dann mir geschrieben hat, die ganzen Nachrichten, da konnte ich auch gar nicht richtig schreiben, sondern war so richtig zitterig auch an den Händen. Family, habe ich in einem Interview auch gelesen, hast du auch mal gesagt, das ist total wichtig für dich. Da stand auch noch drin, dass du noch zu Hause wohnst. Ist das immer noch so oder ist das inzwischen eine eigene Butze? Nee, das ist immer noch so. Ja. Und das wird auch so bleiben, denke ich. Wird so bleiben? Ja, also nimmst du dir nicht eine eigene, weil es angenehmer? Oder? Nee, das sage ich halt immer, weil im Fußball kann es immer passieren, dass du weg musst, aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, dann ist für mich so mein Ziel, so lange zu bleiben bei der Familie, wie es nur geht. Das ist aber auch schwierig. Kommst nach Hause und kriegst noch mal gelästert oder noch einen Spruch? Oder wie? Ja, manchmal schon. Was war denn heute los? Aber daran habe ich mich gewöhnt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das so mache. Und dann gibt es auch ordentlich Pfeffer zurück wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wer ist da der größte Kritiker? Papa immer noch? Oder wie muss man denn? Ja, eigentlich ich selber. Ja. Natürlich, mein Papa guckt drauf, was ich mache und so und gibt mir manchmal auch noch Tipps. Aber so selber, dann immer ich selber. Also, ich habe ein paar Fanfragen mitgebracht von Fans, die dich sehr cool finden, also die wirklich auch immer wieder gepostet haben, ja, super Entwicklung und toller Junge und kommt gut rüber und so weiter und so fort. Das an dieser Stelle auch mal gesagt. Deswegen möchte Roy 0815, auch ein geiler Username, Roy 0815 möchte gerne wissen, wie empfindest du die Kluft zwischen den einfachen Fans auf der einen Seite und dem Stargehabe, dem Megagehalt, den Ablösesummen, die so beim Fußball bei Spielern momentan generell eigentlich so der Fall sind? Also wie siehst du da die Kluft oder das Verhältnis letztendlich? Ja, also diese Summen, die heutzutage da sind, sind schon Wahnsinn. Da muss man auch, glaube ich, manchmal überlegen, ob das halt gerechtfertigt ist. Ist das, aber siehst du dann, dass da viele Fans auch kritisch drauf gucken? Also, ja, klar. Er fragt ja nach der Kluft quasi. Ja, klar, also da gucken, glaube ich, schon viele kritisch gegenüber. Aber das kann ich auf einer Seite verstehen, aber heutzutage ist das so. Das Fußballgeschäft geht weiter, genau wie das normale Leben, das entwickelt sich weiter. Und ich denke, das kann man nicht aufhalten, das ist einfach so dann. Ähnliche Richtung geht, was User Wolfnat wissen möchte. Was hat sich bei dir geändert, seit du Profi bist? Und was hast du dir auch von deinem ersten Profigehalt besonders mal gegönnt? Also wohnst du auch zu Hause? So viel hat sich jetzt nicht geändert? Ich bin nicht der Typ, so, dass ich jetzt so dicke Autos fahre und so. Was habe ich mir gegönnt? Ich war mit meiner Familie essen. Aber sonst so wow. selber, so selber, so selber war ich, habe ich mir, ich bin nicht der Typ, der so teure Schuhe trägt. Also keine Brillis und Jacken und so ein Kram. Nee, bin ich nicht. Bin ich einfach nicht der Typ für. Und er sitzt übrigens im Trainingsanzug auch vor mir, wollte ich nur mal sagen. Ja, das kann man mir glauben, das muss man nicht glauben, aber wer mich kennt, der weiß, dass mir das eigentlich egal ist, welche Schuhe man trägt oder welche Jacke. Stört dich das, dass manchmal, wenn du jetzt gerade sagst, das muss man mir nicht glauben, aber es stimmt, wenn man so als Person so wahrgenommen wird, dass man vielleicht sagt, ah, so bin ich eigentlich gar nicht, wie man so beurteilt wird? Ja, ich glaube, man sollte einfach keine Vorurteile haben. Ich glaube, man muss jede Person kennen, egal wie man darüber urteilt. Man sollte halt einfach nicht sagen, dass sie jetzt arrogant ist oder halt bloß weil er jetzt ein schönes Auto fährt, denkt, dass er jetzt vom Typ her scheiße ist oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dann, der Mann, der kann. Auch geiler Username. Du bist ja mit 11 Jahren schon in den Verein gekommen. Also quasi so ein Urgestein, wenn man so möchte, was den VfL auch geht. Du kennst ja wahrscheinlich dann auch Hinz und Kunz, wenn man so möchte, wenn man so lange dabei ist. Gab es denn trotzdem jemanden bei den Profis, der dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat? So ein bisschen auch so Vorbildcharakter hatte? Was das ja, angeht? Die Frage habe ich auch schon öfter mal gehört. Es war jetzt nicht nur Josh oder Maxi, es waren halt mehrere. Auch von damals noch Mario Gomez war dabei, der von vorne mal nach hinten zu mir kam und meinte, ja, mach das, weil er das Spiel von da hinten gesehen hat. Auch Kuhn redet viel mit mir, was ich zu tun habe, weil er von hinten alles sieht, das ganze Spielfeld. Und dann nehme ich halt jeden Tipp an. Und außerhalb? Also gab es irgendwas oder beim Training oder so, meine, wo er gesagt hat, hier, also wahrscheinlich muss dir keiner Wolfsburg zeigen, ja? Weil nee, das nicht, aber privat mache ich auch manchmal mit denen was. Oder? Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so einen, der mir komplett so gesagt hat, ja, das so. Es waren so eher alle, mal von jedem. Okay, na, das ist ja schön, wenn sie das auf mehrere Schultern verteilt. User WobTE13 sagt, welche Schwächen fußballerisch hast du noch und was sind so deine 5-Jahres-Ziele? Also wo siehst du dich so in Nationalspieler? Meine Schwächen, ich könnte mal mehr Tore machen. Also Torgefahr, ausschalten. Ein bisschen torgefährlicher werden und sonst, ja. Ich glaube, das kommt von Spiel zu Spiel, auch noch mehr Ruhe in meinem Spiel reinbringen. In 5 Jahren. Ich hoffe, ich bin noch hier, habe ein paar Titel geholt. Ja, das wäre, da würden wir uns alle freuen, glaube ich. Pokal ist immer so eine Sache, ist immer eine geile Sache. Damals war ich im Stadion noch mit der U19, bei der grünen Wand. Cool. Das ist auch so ein Traum in 5 Jahren vielleicht mal. Na gut, und das ist natürlich dann so ein Punkt, wo man auch sagt, da kommt einer aus dem eigenen Nachwuchs, stand beim einem größten Vereinstriumph noch selbst an der Kurve und ist jetzt einer derjenigen, der selber mitspielt. Genau. Tolle Geschichte und genau das ist auch das, was wir in Wolfsburg haben wollen. Simson 20 stellt, ist ganz gut, dass er die Frage stellt, muss ich sie nicht stellen. Bist du traurig, dass Labbadia geht und weiß die Mannschaft schon, wer Trainer wird? Also wir wissen es nicht, also da wirklich keine Ahnung, da wissen wir genauso wenig wie ihr. Wir lesen viele Namen, aber im Endeffekt wissen wir es nicht. Traurig, also ja, für mich persönlich ist es schade. Hat dich ja gefördert auch. Genau, was soll man sagen, ja? Auch viele Spiele unter ihm gemacht. Aber im Endeffekt, das ist das Fußballgeschäft. Ich kann nur Fußball spielen. Was mit dem Trainer ist, das müssen dann die Verantwortlichen beurteilen. Und letzte Fanfrage. Ostseewolf würde gerne wissen, was ist das Schlimmste am Fußball für dich? Also er sagte, laufen wird es ja wohl nicht sein. Also du bist ja eine herausragende Eigenschaft mit, also dass du läufst. Ehrlich gestehen, die Vorbereitung ist das Schlimmste. Okay. Auch wenn Laufen dabei ist, Laufen macht mir auch nicht so viel Spaß, aber man muss es machen. Wenn man das durch hat, dann kommt halt die schönste Zeit, wenn man dann spielen kann. Warst du immer schon so ein Konditionswunder eigentlich? Oder ist das ja, so ein, ja, also ich konnte irgendwie früher auch schon viel laufen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es kam einfach so. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen, die sich sehr geändert hat. Ich habe alte Fotos von dir gesehen. Wer hat dir mal gesagt, dass das nicht so ganz vorteilhaft aussieht? Waren es die Mädels oder was war der Grund? Ja, ich habe mich einfach mal damals entschieden, das war glaube ich ein Tag vor der U16-Vorbereitung, habe ich mir entschieden, ja, mach heute mal wieder kurz. Habe ich es einfach gemacht. Ja, okay, gut. Und die Resonanz war eher positiv. Ja, also. Manche stehen drauf, manche nicht. Ja, okay, gut. Es gibt ja einige Fußballer auch mit langen Haaren. Insofern, da Fußballermode und Frisuren, da habe ich mir auch aufgehört, Gedanken zu machen. Genau. Sollen sie alle rumlaufen, wie sie möchten. Immer wenn ich Leute aus der Profimannschaft zu Gast habe, Spieler aus der Profimannschaft, mit denen mache ich ein Spiel sozusagen. Und zwar vervollständige den Satz. Oh. Ja, und das heißt, ich fange einen Satz an jetzt und du wirst ihn mir. Jetzt geht's los. Ist auch alles total harmlos. Ja, natürlich harmlos. Auf geht's. Okay, auf geht's. Wolfsburg bedeutet mir? Sehr viel. zu den Fans nach dem Spiel in die Kurve gehen ist für mich geil. Wenn auswärts der Stadionsprecher meinen Namen falsch ausspricht, dann finde ich das traurig. Richtig traurig manchmal. Weil das ist, also ich, wir machen ja mit Wölfe Radio Arena Live auch die Auswärtsspiele und da sind ja Sachen dabei. Retsche Cup habe ich schon mal gehört. Kommen manche Buchstaben rein, die ihn gar nicht davor haben. Genau, so ein bisschen einmal das Alphabet einmal würfeln, genommen und würfeln, wenn man so angeht. Das, wie du dich richtig aussprichst, das klären wir im Anspruch des Gesprächs nochmal sozusagen. Aber das ist natürlich immer ganz lustig, das ist klar. Aber, nee, du sagst ja auch schon richtig, hast du am Anfang auch richtig gesagt. Ich hab's auch, natürlich habe ich es ja, so gut gesagt. Ja, ich sag's. Okay, gut, nee, das ist alle schon, zuhören. Ja, dass ich das kann, ist natürlich noch eine andere Frage, was das angeht. Und nächste Vervollständigungsfrage oder nächster Vervollständigungssatz ist, von diesen Spielern hätte ich gern folgende Eigenschaft. Von Xavi die Ruhe am Ball. Warum Xavi? Ist das ein Vorbild für dich? Also von, ja, auch von links Mittelfeldspieler, auch? Okay. Ja, einer der besten aller Zeiten, da müssen wir nicht drüber reden. Wenn man das zugeguckt hat, mit Iniesta zusammen, die Ballbehandlung, das ist ja, das war ja... Nee, da sind wir uns sehr ähnlich, also was die Bewertung angeht, das ist schon echt gut. Was die mit dem Ball gemacht haben. Naja, wo wir natürlich, das dauerhafte Abgespiele ist natürlich auch irgendwann nervig. Ja, aber das hat Erfolg gehabt. Ja, das auf alle Fälle, Beim Training tunnel ich am liebsten diesen Mitspieler. Ich würde mal gerne Willi tunneln. Willi? Warum denn? Okay. Weil der mich immer tunnelt, echt? Oder fault. Immer Willi. Okay. Dann bin ich gefault und dann guckt er mich an und dann sagt er immer du, ey, bist immer du. Mit seinem Halbdeutsch. Okay. Oh ja, okay, Willi, das ist aber auch schwierig. Der muss ja noch. Der muss ist ja ich mich mal rächen. Das habe ich auf der Liste. Ja, okay. Und letzte Vervollständigungsfrage. Wenn ich nicht Fußballer wäre, dann wäre ich heute? Boah, schwer. In der medialen Abteilung bei Nico. Achso, interessiert dich das Thema Medien? Ich war hier Praktikum. Ja, okay, gut. Da habe ich gefördert. Sehr schön. Muss ja was anderes machen. Also Medien hätte ich interessiert. Ja, so, also Journalismus, also ich glaube, was ich damals so kennengelernt habe, hat schon Spaß gemacht. Ja. War geil. Aber Fußball ist geil. Ja, Fußball ist halt mein Hobby. So, weißt du, das ist das Beste, was es gibt. Ist einfach so. Sehr schön. Das war Wölfe Radio mit Elvis Rex Bejay und ja, sehr sympathischer Auftritt, wie ich fand. Alle Fragen wahrheitsgemäß hoffentlich beantwortet. Ja, muss. Viel Glück beim Spiel in Leipzig, sagen wir natürlich. Danke. Und ja, hoffentlich dann bis demnächst. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Kurzpassspiel. Ja, kuriose Geschichte da aus Aue. Da ist nämlich der Busfahrer, Anführungsstrichen, verknackt worden wegen Unsportlichkeit. Das DFB-Sportgericht hat ihn zu einer Geldstrafe verurteilt, weil der Busfahrer von Aue gegnerischen Fans den Mittelfinger gezeigt hat. Ja, das ist immer eine Geschichte. Auf jeden Fall war da wohl einiges los bei diesem Spiel. Und ja, nicht nur, dass er Strafe zahlen musste, es wurde auch schon ein Nachfolger für ihn vorgestellt. Neuer Busfahrer bei Erzgebirge Aue ist ab sofort Stefan Effenberg. Dann ist Mesut Özil mal wieder in den Schlagzeilen. Und zwar hat er bei der Pleite von Arsenal, dem gegnerischen Trainer von Everton, einfach so seine Jacke hingepfeffert. Oder gegen ihn geworfen oder auf ihn geworfen, wie auch immer. Ja, ich meine, Leute, was habt ihr denn erwartet? Also, was soll er denn sonst schmeißen? Seine Trikots kriegt doch immer alle Erdogan. Und da möchte ich natürlich meine Dortmunder Freunde nochmal fragen, wie eigentlich der El Clasico ausgegangen ist. Ja, schöne große Fresse gehabt und dann selber in München untergehen. Das sind mir immer die allerliebsten. Aber darum soll es gar nicht gehen. Die Bayern haben nämlich im Anschluss noch gefeiert. Und Jerome Boateng hat zu einer Party eingeladen im berühmten P1, dieser Nobel-Disco. Und Wölfe Radio hat ganz exklusiv die Top 5 Geheimnisse von Boatengs Party ausgegraben. Los geht's. Auf Platz 5. Löw wurde vom Türsteher nicht reingelassen. Auf Platz 4 ein neckisches Wortspiel. Oliver Bierhofte wurde aber auch nicht reingelassen. Ja. Auf Platz 3 der Top 5 Geheimnisse von Boatengs Party. Robert Lewandowski haute sich innerhalb von 12 Minuten 5 kurze rein und musste dann schnell nach Hause. Auf Platz 2 Franck Ribéry beschwerte sich hinterher über das Catering. Es gab nämlich keine goldenen Steaks. Und auf Platz 1 der größten Geheimnisse von Jerome Boatengs Party im P1. Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel konnte leider nicht kommen. Er hatte seine Uhr verlegt. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich mit meinem Experten für RB Leipzig und das ist der TV-Journalist und Inhaber einer Dauerkarte bei RB, Holger Schrapel. Grüß dich, Holger. Hallo. Ja, Leipzig, voll im Soll, ne? 4-2 in Leverkusen, auch verdient in der Höhe aus deiner Sicht? Ja, naja, also das ist ja so typisch in Leverkusen, dass die so ein bisschen manisch-depressiv spielen. Also in der ersten Halbzeit hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir noch mehr Tore bekommen hätten. Und in der zweiten Halbzeit war das irgendwie nur noch unprofessionell, also so bei denen, so dass wir dann auch noch mehr Tore hätten schießen können. Aber klar, wenn es ein bisschen anders läuft, wie der ein oder andere kritische Punkt anders läuft, verlieren wir da. Und das lag daran, dass wir gut in Form sind und dass Leverkusen zu blöde war. Und das ist aber schon richtig, das ist so wie in den letzten Wochen, wir haben einfach einen guten Flow sozusagen, ist ja auch so Augsburg und so, das kann alles auch anders ausgehen, das Viertelfinale, aber das ist das Glück des Tüchtigen zurzeit. Dann habt ihr ja noch eine Chance im Pokal, die Champions League ist quasi alles safe, kann man schon fast sagen, ist also alles eitel Sonnenschein in Leipzig oder ist irgendwo ein Haar in der Suppe? Naja, das werdet ihr, dass man die eigene Mannschaft immer besonders kritisch betrachtet und sehr viel Möglichkeiten für Fehler sieht. Ich glaube schon, dass wir das schaffen werden mit der Champions League, aber sicher ist das noch lange nicht. Wir sind defensiv sicher, wir hatten aber in der Vergangenheit auch gerne mal so ein bisschen offensive Probleme. Das ist Fußball, alles ist noch möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in die Champions League kommen, würde ich mal so bei 60-70% sehen. Ja, na gut, das ist ja ordentlich. Letztendlich muss man aber auch mal gucken, was die Konkurrenz natürlich auch macht. Bayern und Dortmund stehen ja im Moment vor euch. Die haben mehr oder weniger große Transfers angekündigt, insbesondere die Bayern. Jetzt ist es ja so, und das musst du mir vielleicht nochmal erklären, der Kollege Mateschitz bei euch, der hat ja bei allem, was er sonst gemacht hat und bei anderen Sportarten, nicht Ruhe gegeben, bis er Meister geworden ist, sagen wir es mal so, oder bis er Titel geholt hat. Ist das ähnlich jetzt zu erwarten, also sprich, dass Leipzig nochmal richtig Geld reinpumpt oder eher viel mehr? So lange Rangnick da ist, glaube ich das nicht. Nee, glaube ich einfach nicht. Denn das ist schon klar, wenn Herr Mateschitz das in altbekannter Art und Weise machen würde, dann würden wir solche Transfers machen wie Paris Saint-Germain oder sowas. Also das ist ja bei ihm finanziell durchaus machbar. Man hat sich aber in Leipzig für diesen Weg eben entschieden, dass wir auf einem richtig, richtig hohen Niveau Leute holen, aber natürlich weit weg von zwei Spielern, die zusammen 400 Millionen Euro kosten oder so. Also das wird meiner Meinung nach nicht passieren, sodass zumindest Bayern wirklich auf ganz, ganz lange Sicht nicht angreifbar sein wird durch uns und Dortmund eigentlich auch. So mit allen anderen, was dahinter kommt, da kann man sich messen. Und da wird es ja wahrscheinlich auch passieren, dass man dann gerade auch zum Sommer oder zur nächsten Saison Spieler abgeben wird bei euch. So Timo Werner ist ja immer so eine Personalie. Glaubst du, dass er geht und wie wird das dann letztendlich auch kompensiert bei euch? Ich wünsche mir nicht, dass er geht. Ich glaube, dass er geht. Ich glaube nicht, dass er zu Bayern geht, weil er da nicht hinpasst, so von der Spielweise her und das auch ganz offensichtlich ist. Liverpool oder so, das würde gut passen. Und ersetzt werden wird das wie immer durch junge Leute, die so irgendwie im Preiskorridor 15 bis 20 Millionen sind, also auch schon keine No-Names, die aber bis jetzt eben noch nicht das gezeigt haben, was ein Timo Werner bis jetzt gezeigt hat. Dafür musst du aber richtig gute Scouting-Abteilung haben. Wie läuft denn das da bei euch? Naja, also das... Oder ist es nur RB Salzburg, der Scouting? Ja, naja, das ist ja schon so, dass das jemand mit aufgebaut hat, dieses Scouting nutzt, den wir auch ganz gut kennen hier aus Leipzig. Und ja, aber wir haben auch gute Leute geholt, die nicht nur aus Salzburg kommen. Jetzt beim letzten Spiel, da waren dann irgendwie zwei Leute noch, die aus Salzburg gekommen sind bei uns in der Mannschaft, die gespielt haben. Also das ist auch alles ein bisschen überschaubarer. Aber unsere Scouting-Ansicht ist trotzdem super. Ich meine, so Leute wie Klostermann, Konaté, Halstenberg, Demme, die hätten sich auch alle anderen Vereine kaufen können, Wolfsburg, Stuttgart, was weiß ich. Und das waren überschaubare Summen, die wir für die ausgegeben haben. Bei Konaté zum Beispiel 0 Euro. Und wenn man guckt, was der jetzt für eine Saison spielt, ja, das ist gutes Scouting. Aber es ist ja doch erstaunlich, dass dann so Abgänge wie Keita oder Ausfälle wie Forsberg über lange Zeit doch so kompensiert werden konnten. Also woran liegt das, dass die Mannschaft dann doch so homogen unterwegs ist? Ach, naja, man hat das so, insbesondere den Forsberg-Ausfall nicht als so unmaßgeblich empfunden. Also wir haben schon bei den Spielen schon gedacht, oh, jetzt ein Kreativer wäre doch dringend nötig, weil ja natürlich viele Mannschaften sich gegen uns hinten reinstellen, und das ist auch ein legitimes Mittel, so sag ich mal, Augsburg und so im Bundesligaspiel, das ist ganz furchtbar anzusehen. Oder das Spiel gegen Schalke, da haben wir jeweils 0-0 gespielt und das war wirklich richtig, richtig furchtbar. Und da haben wir natürlich durch Glück und durch sehr, sehr große individuelle Klasse ganz vorne natürlich Spiele noch gewonnen, die auch anders hätten ausgehen können. Jetzt hast du es schon angesprochen, wäre sozusagen meine Frage gewesen. Jetzt, wer sticht denn aus dieser homogenen Truppe hervor? Also Paulsen nehme ich mal an, wirst du jetzt wahrscheinlich nennen, aber noch jemanden? Tja, na, also für mich ist eine große Überraschung noch der Konaté, der eben jetzt den Innenverteidiger gibt, weil Upamecano verletzt ist. Dass der, wenn er denn mal viele Spiele am Stück macht, so gut ist, das hätte man nicht unbedingt erwartet. Ich finde den neuen, den Tyler Adams und den Haidara, die beiden finde ich auch super, super geil. Die vielleicht auch aufgrund des Reiz des Neuen, aber die machen noch ein bisschen mehr Krawall. Und wer für mich der wichtigste Spieler dieser Saison ist, ist definitiv Kampel. Was der leistet, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Der hat Erfahrung, der spielt seit irgendwie 8 Jahren im RB-Fußballsystem, vorher halt mal kurz in Leverkusen und so, aber er hat auch irgendwie auch in diesem RB-Fußball, das ist einfach großes Kino, was der Mann macht. Jetzt kommt mit dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die erstaunlicherweise Europa-Ambitionen hat nach den vergangenen 2 Jahren. Welche Erwartungen hast du denn an das Spiel gegen Wolfsburg? Also was erwartest du für ein Spiel? Na, ich habe mir jetzt gerade noch mal euren letzten Spiel so angeschaut, von den Ergebnissen her und den Kommentierungen her, da kann ich nur sagen, alles ist möglich. Ne? Also ihr habt mal 6-0 verloren, klar gegen Bayern, okay, auch mal so komische Unentschieden und so weiter, aber ihr habt auch regelmäßig so recht souveräne, solide Arbeitssiege eingefahren. Das lässt mich so auf eine sehr solide und eingespielte Mannschaft schließen, und die sind immer schwer zu bespielen. Und der euer Holländer da vorne, Wichus, den finde ich geil. Und wenn der so ein bisschen eine Chance kriegt, dann ist auch bei uns was drin. Ich sag klar, normalerweise sind wir Favorit und wir haben eine super geile Abwehr, beste Abwehr der Bundesliga. Aber auch wir machen Fehler, wie man jetzt auch gerade gegen Leverkusen gesehen hat. Und das kann man auch ausnutzen. Glaubst du, dass das Pokalspiel, Partie in Leipzig gab es ja schon mal, VfL gegen RB, dass das noch eine Rolle spielt? Die knappe Niederlage? Nee, also das ist, das glaube ich nicht. Das ist sowohl bei euch als auch bei uns, denke ich, lange vergessen. Dann sag mir doch zum Ende hin nochmal einen Tipp. Wie geht's denn dann aus? Ein dreckiges 1-0 für uns, für RB. Dann doch wieder wie im Pokal. Ja, also doch, 1-0. Ja. Sagt Holger Schrapel, er ist TV-Journalist und hat eine Dauerkarte bei RB Leipzig. Und mit ihm habe ich gesprochen über das Spiel des VfL Wolfsburg am kommenden Samstag, dann in Leipzig. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein VfL-Fan und ein Eintracht Braunschweig-Fan, beide sind Vertreter, sitzen in der Kneipe und erzählen sich, was sie so machen. Und der Braunschweiger, der gibt total an und sagt, also ich habe auch schon mal Eskimos Kühlschränke verkauft, so gut bin ich als Vertreter. Daraufhin sagt der Wolfsburger, ja, und ich habe schon mal in Braunschweig Kuckucksuhren verkauft. Sagt der Braunschweiger, hä, das kann doch jeder Kuckucksuhren verkaufen. Ja, sagt der Wolfsburger, aber ich verkaufe in Braunschweig immer noch pro Kuckucksuhr 2 Kilo Vogelfutter dazu. Faninfos. Ja, am 15. Mai ist ein Mittwoch, 18 Uhr ist wieder OFC-Versammlung. Fanclub-Vorsitzende sollten sich das also entsprechend vormerken und auch ihre Leute informieren. Einladung zu dieser Veranstaltung kommt dann in der kommenden Woche per E-Mail. Ja, Kartenvorverkauf für Leipzig am Samstag ist in Wolfsburg schon beendet. Gästekasse öffnet aber am Spieltag um 13 Uhr. Dort sind allerdings nur noch Sitzplatzkarten zum Preis von 35 Euro erhältlich. Kontingent Stehplatz ist ausgeschöpft. Folgende Bustouren kann man noch buchen: Fanfahrten Wolfsburg, Fanclub Altmark, Wölfe Gardelegen, Fanclub Lutherwölfe und Fanclub Winnie-Wölfe. Das spricht dafür, dass da doch einige VfL-Fans mit am Start sein werden. Ja, und dann die Aktion, wo wir letzte Woche schon hingewiesen haben hier und ein bisschen angeteased haben im Wölferadio, nämlich die schöne Aktion, ja, Musik und VfL miteinander zu verbinden. Deine Stimme für die Wölfe. Da wird es ein VfL-Musik-Scouting geben mit Konzerten, hoffentlich dann im Hallenbad. Und ja, da kann man sich anmelden für, wenn man gerne da teilnehmen möchte und auf der Bühne stehen und seine Songs, nicht nur VfL-Songs oder Fußball-Songs, sondern auch ganz allgemein offensichtlich darbieten möchte. Genaue Infos gibt es da auch auf der Homepage, auf der VfL-Homepage. Da gibt es auch das Online-Formular, was dann auch an die Supporters geschickt wird. Also auch eine sehr schöne Aktion von Fans für Fans. Und gemeinsam mit dem VfL versucht man da, ja, nicht nur das Thema Fußball, sondern auch das Thema Musik miteinander da letztendlich auch zu verknüpfen. Schöne Geschichte, finde ich. Und wie gesagt, wer da Interesse dran hat, einfach anmelden und traut euch. Wir trauen uns auch wieder, und zwar am kommenden Samstag beim Spiel gegen Leipzig. Wölferadio Arena live. Jan und ich sind wieder am Start und werden davon live berichten. Wölferadio.de. Ab 15.15 Uhr sind wir am Start. Da könnt ihr gerne wieder einschalten. Wer es nicht selber nach Leipzig schafft und gerne auch mal reinhören möchte, was wir da so treiben, absolute herzliche Einladung von uns. Und ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir auch dann 3 Punkte mitbringen und das ähnlich gut läuft wie am vergangenen Samstag gegen Hannover. Ja, das soll es gewesen sein von dieser Stelle hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne auch, wie ihr es gefunden habt. Auch eure Meinung zum Interview mit Elvis Rexbejay zum Beispiel, aber auch generell, wie ihr die Sendung findet. Natürlich wölferadio.de hatte ich als Seite schon gesagt für die Übertragung, aber natürlich auch lenny@lennynero.de oder auch bei Facebook oder hier im Wolfsblog könnt ihr natürlich dann auch eure Meinung kundtun und ja, immer sagen, was ihr auch gerne sagen wollt. Ja, damit wären wir auch durch an dieser Stelle. Dann sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. We'll be right back. nur der VfL. Nur der VfL.